my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours. It's so sad. The moving company, right? Yeah, yeah. Berlin is changing so much. Yeah, it's so much. I haven't been here in 6 months, and there's like a new East no, Side six Mall. Months. I'm here for 20 years, yeah. And it's my quarters. Your neighborhood? Yeah, yeah. It's everything. So different. Changed. This is almost too much. Yeah. So where are you from? I live in California. This is like too much money. Yeah. Easy money. Future's not ours to see. Que sera, sera. Tom ist ein Start-up-Gründer aus San Francisco. Eine Zufallsbekanntschaft von einer der Großbaustellen in der Nachbarschaft. Ein Transporterverleih, mit dem alle, die wenig Geld haben, bisher in der Hauptstadt umgezogen sind, musste einem Coworking-Space weichen. Einem hippen Bürohaus für digitale Nomaden. Mindestens 20 davon gab es schon in meinem Viertel. Dafür keinen normalen Bäcker mehr, keinen Gemüseladen, keine alten Menschen und keine Lebenskünstler von der Sorte, die in unrenovierten Ladengeschäften Haikus schreiben oder T-Shirts mit roten Sternen besticken. Silicon Cities, der Umbau der Städte durch die Digitalindustrie. Ein Feature von Merle Hilbk. Die meisten Menschen, die jetzt hier leben, sind jung. Sprechen Englisch mit spanischem, französischem oder hebräischem Akzent, tragen Barfußschuhe und Riesenbrillen und sind nach einiger Zeit wieder verschwunden. Das heißt, sie werden durch neue ersetzt. Etwa 100 von ihnen lernte ich näher kennen, als ich genug von dem Trubel hatte und meine Wohnung für eine Weile untervermieten wollte. Natürlich im Internet. Auf dem englischsprachigen Portal Craigslist. Im Sekundentakt trafen die WhatsApp-Bewerbungen bei mir ein. Cheers. I, Tracy, love your apartment. How can I convince you to take me on board? I just quit my bread job in sales in order to pursue what I really love. I will be designing an app for urban gardening in Berlin. I love tech, sharing and living vegan. Hi there. I'm Leo, a 34-year-old Israeli producer working for Netflix. We will be producing series in Hebrew in Berlin. I love yoga, cooking, languages and history, and I love Berlin. I would be pleased if you consider me in your shortlist. I am open, creative and easygoing. Please feel free to contact Dear me Merle, on Skype. Manuel from Bilbao is writing to you. I just got a job as online marketing assistant at Zalando. Berlin is the coolest place in the world. Cool like the decoration of your flat. Classic and vintage. I am creative, natural and... Lieber Vermieter, wir sind zwei Freundinnen aus China und lieben Ihre Wohnung. Berlin ist unser Traum. Wir studierten Deutsch in Guangzhou und MBA in INSEAD und beginnen mit Arbeit in Zalando Customer Experience in Mai. Unsere Hobbys sind YouTube und Calisthenics. Wir sind sauber, ruhig und zahlen Miete im Voraus. Alle schrieben, dass sie nach Berlin wollten, weil Berlin genau so sei wie sie. Und so wurde es auch. In meiner Nachbarschaft gibt es nun die gleichen Kaffeebars mit rohen Betonwänden und Holzfußböden wie in Köln. Die gleichen schachtelförmigen Townhouses mit bodentiefen Fenstern und Lastenfahrrädern vor dem Eingang wie in Amsterdam. Die gleichen Vegan-Imbisse mit 5 Sorten Hummus und kunstvoll abgeblätterten Holzstühlen auf dem Bürgersteig wie in London. Und die gleichen Coworking Spaces in ehemaligen Schraubenfabriken wie in Barcelona. Ich wünsche mir das alte, unfertige Berlin zurück. Wünsche mir eine Stadt, die eine eigene Atmosphäre hat. In der die Spuren der Geschichte, die verschiedenen Schichten der Vergangenheit sichtbar sind. Der man ansieht, was sie geprägt hat. Doch was tun? Aufs Land flüchten, wo sich die Dinge langsamer verändern? In die Provinz, wo die Infrastruktur bröselt, es keine Läden und keine Busverbindungen mehr gibt, weder Kneipen noch Schwimmbäder? Dorthin, von wo sich viele wegwünschen? In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause. Die Städte, sie werden einander immer ähnlicher. Europa, ja, weltweit. So, als gehörten sie nun alle zu einer Franchise-Kette, die einen globalen Geschmack zu bedienen hat. Doch wer betreibt diese Kette? Wer oder was hat diesen rasanten Umbau der Stadt ausgelöst? Früher waren Architekturepochen sehr langlebige Dinge, die sehr regionale Ausprägungen entwickelt haben. Und auch die ersten Stile im 20. Jahrhundert, die eigentlich weltweit angefangen haben, reproduziert zu werden, wie zum Beispiel der Jugendstil, haben lokal noch ganz stark unterschiedliche Ausprägungen. Und das ist so ein bisschen so eine Sache, die die klassische Moderne beendet hat. So. Das ist eins der vielen Opfer, die die klassische Moderne gebracht hat. Eine Trabantenstadt in Moskau ist auf den ersten Blick kaum von einer in Buenos Aires zu unterscheiden. Und mittlerweile ist diese Internationalisierung in den Innenstädten angekommen. Julian Breinersdorfer hat ein Architekturbüro in Kreuzberg. Mansarde im Hinterhof. Nichts Luxuriöses. Studiert hat er bei Zaha Hadid. Aber er wollte keine neuen Prestigebauten entwerfen, sondern alte Gebäude umbauen. Interessierte sich für Stadtentwicklung. Ich habe mal einen Vortrag in Odessa gehalten über das Regionale in der Architektur und in der Stadt und wie das verloren wird. Und den angefangen mit zwei Fotos von so mittelgroßen Hochhäusern, die praktisch identisch aussahen. Und eins davon war in Kiew und das andere war in Manaus im Amazonasbecken. So. Eine Sache, die sicher extrem dazu beigetragen hat, dass sich die Architektur und damit auch die Städte immer näher annähern, ist die Klimaanlage. Weil ich mir keine Gedanken mehr darauf machen muss, wie die Architektur auf die lokalen Besonderheiten eines tropischen Klimas versus eines der kontinentalen Klimas zu reagieren hat. Dieses ganze Loslösen aus der lokalen ästhetischen Bautradition und vor allem auch die ästhetische Bautradition kommt meistens aus der funktional-klimatischen Bautradition. So, das Loslösen davon führt natürlich dazu, dass unsere Städte sich immer ähnlicher werden. Kurz nach der Bürogründung bekam Julian Breinersdorfer einen kleinen Auftrag. Innenausbau einer Büroetage. Seine Auftraggeber, Udo Schlömer und Simon Schäfer, stellten wenig später ein Projekt vor, das Berlin nachhaltig verändern sollte. Den ersten Start-up-Großcampus. Der sollte am ehemaligen Mauerstreifen in Berlin-Mitte entstehen, in einer leerstehenden Gründerzeitfabrik. Die beiden beauftragten kurzerhand Julian Breinersdorfer mit dem Bau der Factory. Sie wurde 2014 unter großem Medienecho eröffnet. Danach strömten noch mehr Gründer aus der ganzen Welt in die Stadt, die dank Krieg und Teilung ein großes Reservoir an historischen Industriebauten besaß. Wie viele Quadratmeter sind das hier insgesamt? 1000, 7000, sowas. Berlin wurde zur Start-up-Hauptstadt Europas. Dann kamen die Immobilienfonds, die anonymen Investoren aus Steueroasen, die astronomische Summen für Ruinen und Grundstücke zahlten. Sie wollten dieses raue, unfertige Image kaufen, das so viele Leute anzog und die Bedürfnisse einer globalen, zahlungskräftigen Kundschaft befriedigen. Breinersdorfer bekam weitere Aufträge. Das Vormoderne, wenn die Leute nach Berlin kommen, wollen sie die alte Backsteinwand. Und es ist eine Sehnsucht nach äußerlicher Schönheit und es ist auch eine wichtige Aufgabe, die Architektur hat, die zu geben und nach lokaler Identität. Auch das suchen die Leute. Bei Instagram kommen Sachen, die sie für Berlin halten. Die werden fotografiert. Schade ist eher, in Berlin ist eben die Identität zerstört worden durch den Umgang mit der Bausubstanz. Oder sagen wir, zerstört worden ist sie noch nicht, aber sie ist auf der roten Liste. Der Altbau hat sofort ein anderes Raumgefühl. Klar. Ja. Ich war bei der Pressevorstellung von Daniel Liebeskinds Sapphire in der Chausseestraße. Und in dem Hochglanzprospekt, mit dem sie den vermarkten, ist auf der ersten Seite tatsächlich die Backsteinwand, die zugebaut wird, mit Graffiti drauf, um die Käufer anzuteasern, weil die sieht nach alter Chausseestraße aus. Der Sapphire sieht natürlich überhaupt nicht nach alter Chausseestraße aus. Das ist eine völlig ortslose Architektur und eben die Marketingagentur, die das ganze Ding betreut, scheint das zu sehen, wahrscheinlich identifizieren die junge, schnell reich gewordene Menschen als Käufergruppe und denken, dass die ja auch nach Berlin gekommen sind, weil wegen des Hinterhofcharmes und der Backsteine und der Graffitis so. Und deswegen kommt also, wird mit dem geworben, was eigentlich genau durch den Neubau verdeckt und überdeckt wird. Auch nach der Wende war Berlin schon ein Magnet für Liebhaber des Rauen und Unfertigen, wie mich. Das Unfertige versprach Entfaltungsmöglichkeiten. Räume, die man mit eigenen Vorstellungen und Ideen besetzen konnte. Doch die Welt hat sich verändert seitdem. Schnell, grundlegend, aber auch schwer greifbar. Denn diese Veränderung ist keinem historischen Ereignis geschuldet. Es gab keinen Krieg, es fiel keine Mauer. Keine wirtschaftliche Depression suchte die Hauptstadt heim. Im Gegenteil. Statt von hohen Arbeitslosenzahlen spricht man in Berlin vom Fachkräftemangel. Und das, obwohl die Stadt jedes Jahr um mehrere 10.000 Einwohner wächst. Man könnte sagen, Berlin ist das New York des 21. Jahrhunderts. Was die Stadt so rasant verändert hat, ist ihre Medialisierung. Neben dem realen Berlin gibt es nun noch das Virtuelle. Das Berlin auf Instagram, Facebook, Twitter, in das jeder jederzeit an jedem Ort der Welt eintauchen kann. Eine Verdopplung der Stadt, die das Erleben verändert. Denn bevor ein Berlin-Neuling in die reale Stadt eintaucht, hat er sich meist durch Hunderte von Fotos und Videos und Empfehlungen geklickt, was er wie, mit wem, wo unternehmen kann. Er muss sich nicht mehr fragen, was ihm gefallen könnte. Das zeigen ihm die Algorithmen der Plattformen, die ihn besser zu kennen scheinen als er sich selbst. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. In der realen Stadt sucht er dann die Bilder der virtuellen. Und mit ihm tun das tausende andere. Das verändert die Orte. Sie werden zu einer Instagram-Location, zu einem Themenpark, der im Netz äußerst lebendig erscheint. So by mediatization, I mean that people increasingly respond to and anticipate media representations. Soziale Medien verändern nicht nur den Blick auf die Stadt, sondern auch die Stadt selbst, glaubt der Amsterdamer Soziologe Justus Eutermark, auf den ich zeitgemäß durch einen Tweet stieß. Sein Forschungsschwerpunkt heißt die Medialisierung der Stadt. Er untersucht, wie soziale Medien das Verhalten von Menschen in und das soziale Gefüge von Städten beeinflussen. I think two things are really fundamentally different. One is that mediatization is increasingly instant. Zwei Dinge haben sich grundlegend verändert. Zum einen ist die Kommunikation unmittelbar. Man kann gleich am Ort Texte und Bilder produzieren und versenden, muss nicht erst den Erscheinungstermin einer Zeitung abwarten. Is that any message is appraised, evaluated by onlookers. Das zweite ist, dass jede Nachricht von den Lesern direkt bewertet und kommentiert wird. Alle sozialen Medien besitzen so ein Bewertungssystem. Other people are going to assess your performance and are going to evaluate you accordingly. Bei diesen Nachrichten geht es nicht nur um Informationsvermittlung, sondern auch um kontinuierliche Selbstdarstellung. Und bei dieser Inszenierung spielt die urbane Umgebung eine wichtige Rolle. Die Stadt wird zum Schauplatz, zur Kulisse der Statusdarstellung. Sie unterstützt meine Show. Doch das wirkt sich nicht auf die ganze Stadt gleich aus. Wenn Sie sich Instagram-Posts einer Stadt ansehen, werden Sie feststellen, dass sie sehr ungleich verteilt sind. Sie sehen, dass bestimmte Orte viel häufiger auftauchen, die, wo Menschen gerne Selfies machen. Was sind das für Orte? Solche an und mit denen man zeigen kann, dass es einem gut geht, dass man etwas Besonderes erlebt. Und das sollen andere sehen. Es entsteht so ein Feedback-Loop. Orte, die zunächst etwas hervorstechen, werden zu Places to be. So verändern die sozialen Medien die reale Umgebung. Da geht es um kommerzielle Interessen. Ich weiß, dass viele Leute auf Instagram dafür bezahlt werden, bestimmte Orte hervorzuheben und bestimmte Bilder in die Welt hinauszuschicken. Send certain images into the world. Yeah. Frederik Frede, studierter Webdesigner, ist Teil dieser Bewegung. Er hat ein Internetmagazin gegründet, in dem sich Berliner in ihren Wohnungen zeigen. Diese Wohnungen ähneln sich stark in ihrem eklektischen Stil. Hier eine ländliche Kaffeekanne aus Estland auf einem Eiermann-Schreibtisch, da ein von einer Kaiser-Idyll-Scherenlampe angestrahltes russisches Konstruktivismus-Plakat. Sie wirken nicht wie Lebens-, sondern wie Ausstellungsräume. Fredes Magazin wurde stilprägend für die neue Form der Inszenierung und Kommerzialisierung des Privaten. Freunde von Freunden haben wir 2009 gestartet mit der Idee, dass wir Freunde interviewen, Kreative, die mit uns zusammenarbeiten oder die wir schon ewig kennen. Und wir haben uns gedacht, wie lernt man die am besten kennen, und haben die dann zu Hause besucht und da Fotos gemacht und Interviews und die dann so als Test mit einem Blog ins Internet gestellt. Und das kam eigentlich sehr gut an, und daraus ist dann jetzt die aktuelle Firma geworden, die ganz viele Sachen produziert, und wir haben unser eigenes Magazin online und inzwischen über fast 40 Angestellte. Aber wir sind da eigentlich ganz pragmatisch rangegangen, weil wir kommen ja aus dem Design, und dann haben wir gesagt, wir machen auf gar keinen Fall Bannerwerbung oder so die übliche Werbung und wissen, dass das eigentlich keiner mag. Und dann haben wir uns dafür entschieden, mit der etwas smarteren Variante zu gehen, die früher Advertorial hieß und heute ganz groß unter Branded Content vermarktet wird. Wir arbeiten mit keinen Marken zusammen, die wir nicht gut finden oder wo wir nicht denken, dass die passen. Und daher dann auch hoffen, dass es dann eine Glaubwürdigkeit gibt. Die sind natürlich sehr interessiert an unserer Leserschaft, und dann schlagen wir denen vor, guck mal, das Thema könnte passen. Das Geschäftsmodell ist nicht einfach zu umreißen. Einmal, weil die Geschäftsfelder so ineinander verzahnt sind, dass man nicht genau sagen kann, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Grob gesagt, was mit Medien, Werbung, Product Placement. Zudem ändern sich die Geschäftsfelder ständig. Wenn der eine Bereich nicht mehr so gefragt ist, kommt ein neuer hinzu. Oder man entdeckt etwas, das einfach zum Rest noch dazu passen könnte. Was auf jeden Fall passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist, dass zum Beispiel Werbung oder auch öffentliche Darstellung oder auch ganz viele andere Sachen viel informeller geworden sind, weil durchs Internet Sachen aufgebrochen worden sind und alles viel einfacher erreichbar ist, gibt es ja viel weniger Grenzen. Wie diese Medialisierung die reale Stadt verändert, ist am besten am ehemaligen Todesstreifen zu sehen. An dem stehen in den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg zwei Teile eines Imperiums, das sich frei nach Andy Warhol Factory nennt. In der Factory werden die Voraussetzungen für das geschaffen, was Frederik Frede den Aufbruch der Dinge nennt. Das Internet von morgen. Was die Factory ist? Nun, zunächst einmal ein Coworking Space. Ein Gebäude mit Großraumbüros, Cafeteria, Bällebad, Schlafwaben und Yogastudio. Wofür sie da ist, erklärt ihr CEO, der Chief Executive Officer Nico Gramenz. Also die Factory ist eine Membership-Organisation. Also wir bringen zusammen die Talente, Startups und traditionelle Unternehmen. Es ist wichtig, dass diese Member auch Werte generieren. Und dieser Wert ist in erster Linie natürlich Innovation. Das sind aus den Talenten werden häufig Startups, und diese Startups wachsen halt auch dadurch, dass sie mit den traditionellen Großunternehmen zusammenarbeiten. Das ist der Wert, der geschaffen wird. Das hat häufig technologische Innovation, aber auch soziale Innovation. Es geht nicht darum, den Schreibtisch zu verkaufen, sondern uns geht es um die Community. Und in einem Satz, ich glaube, Arbeit von morgen passiert in der Community. Was ist an dieser Generation anders? Also ich muss immer online sein, und die Wahrheit liegt bei mir nicht in dem, was mein Lexika sagt, sondern das, was vielleicht in meiner WhatsApp-Gruppe gesagt wird. Das ist also, wie bilde ich? Ich schwärme von Gruppen, die um mich herum sind. Wie bilde ich Meinungen? Kreiert, oder genauer gesagt, für Berlin kreiert, hat diese Community Simon Schäfer, der Auftraggeber von Architekt Breinersdorfer und Mitbegründer der Factory. Er hat auch ihre Bibel geschrieben, das Playbook mit seinen 10 Geboten. Erstens, sei bescheiden. Taten sagen mehr als Worte. Zweitens, sei minimalistisch. Weniger ist mehr. Reduziere und simplifiziere alles bis zu seiner Essenz. Drittens, sei authentisch. Kein Blödsinn. Aufrichtigkeit erzeugt Vertrauen und Karma wirkt. Viertens, sei gelassen selbstbewusst. Schreie niemals. Unsere Arbeit wird andere auf unsere Seite ziehen. Fünftens, sei international. Wir sind nicht definiert durch Linien auf einer Karte. Wir sprechen Englisch und denken global. Sechstens, sei außergewöhnlich. Wir umgeben uns mit Großartigkeit. Sie inspiriert uns und ist das, wonach wir streben. Siebtens, sei unterstützend. Feiere immer die Gewinne und lerne von den Niederlagen. Die Verlierer von heute sind die Helden von morgen. Achtens, sei kollaborativ. Die Kraft liegt in unserem Netzwerk. Lege dein Augenmerk auf das Wachstum einer offenen und aktiven Gemeinschaft. Neuntens, sei optimistisch. Probleme sind Chancen. Jeder Wettbewerber ist ein potenzieller Partner. Zehntens, sei ruhelos. Wir verändern uns fortwährend, entfalten und erfinden uns neu. Unser Ziel ist in ständiger Bewegung. Simon Schäfer hat die Start-up-Community als Marke kreiert. Er hat zunächst als Grafikdesigner für Start-ups die Webseiten erstellt. Dann wurde er selbst zum Gründer und Investor. Ich habe mit Graffiti angefangen und ich habe mit einem Freund zusammen eine Internetagentur gegründet und wir haben damals viele deutsche Startups begleitet darin, wie man ein Produkt baut in der ersten Gründungswelle in der Internetökonomie. In der ersten Gründungswelle war es nämlich so, dass die Leute Geld aufgenommen haben, hat ein BWL-Studium gemacht, hat Geld bekommen mit einer PowerPoint und ist dann zu einer Agentur gegangen und hat sein Internetprodukt bauen lassen. Heute ist es natürlich genau andersrum. Reiher-Team, was irgendwie der Exhibitionist das verkauft, der Designer und der Programmierer, die drei zusammen können das Produkt von Anfang bis Ende bauen. Wer von den Geschäftsmodellen der neuen digitalen Unternehmen hört, kann den Eindruck gewinnen, als bräuchte man im 21. Jahrhundert nichts mehr zu produzieren. Als entstünden Produkte heute rein virtuell. Ist das die nächste industrielle Revolution? Auf jeden Fall. Wir sind in ganz frühen Anfängen davon. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht so richtig, was das mit uns anstellt. Ich glaube, ein Beispiel, was jeder erkennt und was jeder sehen kann, ist Ästhetik und auch die Nahrungsindustrie. Wie globalisiert das geworden ist. Also wir haben einen ästhetischen Ansatz, den gab es vorher in Metropolen wie L.A., New York, Paris vielleicht. Heute fahre ich nach Poznan und habe in einer Mall genau die gleichen Burger-Chains, Designs und Produktkategorien, wie ich sie in Metropolen erwarte. Und das ist eine Globalisierung von unserer Ästhetik, von unserem Verständnis von Produkt und Service, die ist ganz in den Anfängen. Neue internationale Produktkategorien. Ist es das, was Berlin so verändert hat? Dass die Städte rund um den Globus einander immer ähnlicher macht? Ist das nicht auch ein bisschen erschreckend? Ich meine, es verschwindet natürlich irgendwie das, wo ich sage, okay, das ist Poznan. Absolut, ja. Das ist dramatisch. Ja. Ich glaube nur, was neu ist und was gut ist und was funktioniert, verbreitet sich einfach sehr viel schneller. Das Internet fördert nicht nur schnellere Kommunikation, sondern auch schnelleren Kapitalfluss. Gründer kommen leichter an das nötige Startkapital. Sie müssen keiner Bank ihre Kreditwürdigkeit beweisen, sondern Investoren die Marktchancen ihrer Ideen. Dabei interessiert vor allem eines, dass der Markt möglichst groß, also global ist. Als Venture Capitalist investiert man in den meisten Fällen in stark und schnell wachsende Unternehmen, in stark und schnell sich verändernden oder wachsenden Märkten. In den allermeisten Fällen sind es digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, man braucht anfangs nicht so viel Kapital. Man kann das Produkt schneller erstellen. Olaf Jacobi ist studierter Betriebswirt und war früher im Vorstand eines Großunternehmens. Heute ist er einer dieser Wagniskapitalgeber, die in Start-ups investieren. Alles an ihm strahlt Souveränität aus. Sein durchtrainierter Oberkörper, seine kerzengerade, aber entspannte Haltung, sein direkter Blick, seine druckreifen Erklärungen. Jacobi ist Partner bei Capnemic Ventures, einem Risikokapitalfonds, der viele Berliner Start-ups finanziert hat. Ein Venture Capital Investor investiert aus Venture Capital Fonds. Also ein Fonds, das ist eben ein abgeschlossenes Gebilde, wo erstmal Geld eingesammelt wird. Unser letzter Fonds sind 115 Millionen zum Beispiel. Und 50% von diesem Geld kommt von Unternehmen, also wie zum Beispiel bei uns einer AXA oder einer Cisco. Die andere Hälfte kommt von Finanzinvestoren, das können Pension Funds sein, das können Wealth Management Unternehmen sein und natürlich dann eben auch von uns, von den Partnern. Also wir haben selber auch Geld in diesem Fonds und investieren auch unser eigenes Geld. Aber Start-up-Gründer brauchen nicht nur Kapital. Sie brauchen Räume, Immobilien. Und die wiederum organisiert jemand wie Simon Schäfer, einer mit multiplen Berufen. Schäfer ist nicht nur Agentur- und Start-up-Gründer, Marketingfachmann, Start-up-Berater, Community-Gründer, sondern auch Immobilienentwickler. Denn Immobilienentwickler spielen in der digitalen Ökonomie eine prägende Rolle. Was die Immobilienindustrie zusammenbringt mit der Startup-Industrie, ist eben, dass es ohne Space nicht geht. Und das ist wohl eben die Technologie und auch so dieses schnell wachsende Großunternehmen mit der Lokalwirtschaft und auch mit der Bevölkerung, die dort lebt, so kollidiert. Die müssen zusammen mit der Stadt entwickeln und die müssen auch bezahlbaren Wohnungsraum liefern, wenn sie schöne, teure Büros haben wollen. Man muss natürlich ultimativ kollaborativ mit dem, was da ist, arbeiten. Man muss sogar das, was da ist, eigentlich fördern, weil sonst geht ja auch die Originalität verloren. Der Grund, warum man da hingeht. Das heißt, eigentlich müsste man die Städte so belassen, wie sie sind, um weiter attraktiv zu sein für die digitalen Gründer. Die raue Atmosphäre, das Gemisch von Gründerzeit, DDR-Prägung und Alternativszene erhalten, das Berlin einst so anziehend gemacht hat für junge Kreative. Die Stadt nicht den Konsumbedürfnissen von digitalen Nomaden anpassen. Nicht noch mehr Coworking Spaces schaffen, vegane Imbisse und Yoga-Studios. Stimmt das, was ich zum Beispiel in Berlin Valley gelesen habe, dass das in Berlin, dass das so eine Fahrt aufgenommen hat, dass es jetzt auch mit den Immobilien und was da alles nachgefolgt ist, dass diese Coolness und diese Bezahlbarkeit verschwunden ist? Man kann sagen, dass Berlin auf einem Niveau bald ist wie London, wo die Entwickler eigentlich zu teuer sind für kleine Startups, wo die Büroräume zu teuer sind für kleine Startups. Ja, das ist ein ganz klares Problem. Das Problem wird in den meisten Städten auch kommen. Das ist, so entwickelt sich das. Also man zieht dann quasi immer weiter. Ja, man muss neue Räume finden und schaffen. Europas Hauptstädte sind in. Haben sie doch etwas, was dem Silicon Valley fehlt. Eine urbane Atmosphäre. Junge Programmierer schlendern eben lieber zum Bioladen um die Ecke, statt mit dem Pickup ins Einkaufszentrum am Freeway zu fahren. Die historisch gewachsene Stadt, sie wird zu einem Konsumgut, das man vermarkten und verwerten kann, bis man das Interesse verliert und sich einem neuen Objekt zuwendet. London ist längst zu teuer und ausgereizt. Der Berlin-Hype flaut ab. Das nächste Objekt ist schon auserkoren. Forget Berlin. Lisbon wants to become the startup capital of Europe. Reuters 2018. Der Erfolg dieser Stadt begann mit einer Anti-Berlin-Kampagne. Die Welt. Lissabon ist die neue Startup-City in Europa. Auch die Daimler AG ist schon vor Ort. Berlin Valley, das Magazin für digitale Revolution. Jetzt ist Lissabon der große Hoffnungsträger, der von einem wirtschaftlichen Aufschwung im Schnellverfahren träumt. Zalando und Netflix verlagern ihre Europazentralen in die portugiesische Hauptstadt. Mercedes-Benz will jetzt dort sein großes Start-up-Hub eröffnen. Immobilienentwickler und Investmentfonds sind schon da, allen voran BlackRock. Popstars wie Madonna haben sich Häuser gesichert. Ist schließlich noch alles schön alt und pittoresk da? Und noch bezahlbar. There's no formal opposition, political opposition to the project. Of course, it's natural. It depends. José Leal ist der Geschäftsführer des größten Hub des Start-up-Zentrums, das in leerstehenden Hafenanlagen entsteht. In einer ehemaligen Keksfabrik des portugiesischen Militärs, 15 Minuten von der Altstadt entfernt, Blick aufs Wasser. Portugal war bis 1974 eine Militärdiktatur. Im Hafen gibt es viele ehemalige Militärgebäude, die jetzt leer stehen. Und in denen soll nun das neue Start-up Lissabon Platz finden. Hub Creativo do Beato, was man so übersetzen könnte, mit Kreativität gesegnet. Das Ganze begann mit einer Vision unseres Bürgermeisters. Wir wollten ein Projekt in dieses Viertel holen, das die Entwicklung der gesamten Region befördert und der Stadt ein neues Image gibt. Lissabon also. Die Stadt für Unternehmer, für die Kreativ- und Hightech-Industrie. Multikulturell, offen. Entrepreneurial, creative, tech. Multicultural and open city. Multicultural, yeah, okay. But you have been a multicultural city already. We are a multicultural people. Yes, yes. From our origins. We are trying to keep this multicultural positioning as a statement. Es ist drückend heiß. Die Pressluft hämmert dröhnen. Bauarbeiter wuseln durch die entkernte Keksfabrik. Und José Leal schwärmt von der Zukunft dieser Baustelle. Der Bürgermeister hat diesen Standort ausgemacht. Dies hier war ein Fabrikkomplex, in dem das portugiesische Militär Nahrungsmittel hergestellt hat. 1897 wurde mit der Produktion begonnen. Vor 10 Jahren wurde die letzte Fabrik geschlossen. Wir sprechen hier über 32.000 Quadratmeter in bester Lage. Dafür suchen wir Inkubatoren und Investoren. Hier sollen Coworking-Büros und Co-Living-Spaces entstehen. But it's so beautiful. I mean, it's a beautiful architecture. You want to keep it as much as possible. It's like a cathedral for working, for work. All the way up. Yeah. Wie hieß es doch gleich? Vergesst Berlin? Lissabon will die neue Start-up-Hauptstadt werden? Julian Breinersdorfer und Simon Schäfer haben das beherzigt. Schäfer ist nach Lissabon gezogen und investiert in das Herzstück dieser neuen Hauptstadt. Für ihn baut Breinersdorfer mitten im Areal Creativo do Beato die Factory Lissabon. Ein Riesengebäude direkt am Wasser, in das als erster Mieter der Stuttgarter Autokonzern einziehen wird. Nicht mit einer Verkaufsfiliale, sondern mit einem Hub, einem Zentrum für Start-up-Gründer, deren Ideen den Stuttgartern interessant erscheinen. Dazu vermieten sie hier an junge Unternehmer aus der ganzen Welt unter. Diese wiederum lockt die Stadt mit Steuererleichterungen und Gründungsförderung, in der Hoffnung, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Gewerbesteuer zahlen. Um als Stadt von der digitalen Revolution zu profitieren, wie José Leal, Geschäftsführer von Creativo do Beato, sagt. This is not only an international project. This is a project for the city. If the project succeeds, the city will. Wenn dieses internationale Projekt Erfolg hat, wird auch die Stadt gewinnen. Wir hatten Glück mit diesen leerstehenden Flächen. Get this space as it was because it was closed, it was abandoned. Der Bus Nummer 718 führt von Beato, dem Hafenviertel mit seinen Gründerzeitfabriken, das eingeklemmt zwischen einem Hügel mit Fischerhäuschen und dem Meer liegt, hinauf in die Altstadt. In den engen Gassen drängen sich dort Pulks von Touristen. Nahezu alle Geschäfte haben sich auf diese neue Klientel eingestellt, die die Innenstadt besetzt hat. Das portugiesischste dort sind die Andenkenläden mit Untertellern, mit dem Barcelos-Huhn darauf und bunt bedruckte Fischkonserven. Fast jedes Haus hat einen Schlüsselkasten. Typisches Zeichen für ein Airbnb-Quartier. Niemand wohnt dort mehr permanent. Die Altstadt ist zu einem Museum geworden. Die historischen Straßenbahnen, die Hügel auf, Hügel abfahren, dienen nicht mehr der Beförderung, sondern dem Sightseeing. Drinnen sitzen Menschen mit bedruckten T-Shirts, Tattoos und Turnschuhen, die beständig an Plastikflaschen nuckeln. Auf dem Burghügel angekommen, genießt niemand die Aussicht. Alle fotografieren und posten, zeigen sich ihre Fotos und fotografieren weiter. In einer dieser Gassen befindet sich das Büro von Startup Lisboa. Das Unternehmen ist für die Anwerbung, Auswahl und die Probleme der Startups zuständig. I'm Miguel Fontes. I'm the CEO of Startup Lisboa. Lisbon became more and more international, and that's something that we see with good eyes. Ich bin Miguel Fontes, der CEO von Startup Lisboa. Lissabon wird mehr und mehr zu einer internationalen Stadt. Wir sehen das sehr positiv. Es ist wichtig, wenn man eine relevante, innovative und kreative Kommune sein will. Wir liegen am Rande Europas. Das hat es bisher schwer gemacht. Die Märkte und die Rohstoffe waren weit weg, die Sprache ein Problem. Aber in der digitalen Welt spielt es keine Rolle mehr, wo du bist. Die Leute, die herkommen, fühlen sich hier wohl, weil wir gutes Wetter haben. In 20 Minuten ist man am Strand zum Surfen. Das Land ist sicher und es gibt eine mehr als 800-jährige Geschichte hier. The startup community is thriving with healthy support from the government. One of these initiatives is Startup Portugal. We met Simon Schaefer, the CEO of Startup Portugal and one of the founders of Factory, to talk about future plans. So what we're trying to find out is how can we build an association that has an international vision and that is tied to Brussels and that sort of looks at what's possible in the world around us. We have an office inside the Ministry of Economy. Where else is that possible? Simon Schaefer ist nicht nur CEO der Factory Lissabon, er ist auch Berater der portugiesischen Regierung und Präsident der Wirtschaftsförderungsinitiative Startup Portugal. Diese Initiative ist so etwas wie das Fundament für all die anderen Organisationen, die Lissabon umbauen. Schäfer wollte weg aus Berlin, wo der Immobilienmarkt leergefegt war und die Immobilienentwicklung von Fonds übernommen wurde, die Objekte nach höchstens 5 Jahren mit horrenden Gewinnen verkaufen wollten. Er war überzeugt, dass sich das Modell der Factory auch auf andere Städte übertragen ließ. Die Herangehensweise, so zu denken und dann auch den Entwicklungsprozess von einem Ökosystem begleitet zu haben, da sind schon Sachen identifizierbar, die man wiederholen kann. Und warum sollte man im kalten Berlin sitzen, wenn es in Lissabon so schön ist? Im Gebäude von Startup Lisboa trudeln Bewerbungen aus der ganzen Welt ein. Den Erfolgreichen winkt ein Büro in der Altstadt von Lissabon. Berater, die das portugiesische Rechtssystem erklären, Kontakte zu Investoren und in die entsprechenden Branchen. Die neuen Unternehmen sind an einer großen Tafel in der Verwaltung aufgeführt. Die meisten wollen schnell eine Geschäftsidee entwickeln und möglichst gewinnbringend weiterverkaufen, anstatt langfristig etwas aufzubauen. Die Namen der jungen Unternehmen klingen wie aus einem Film oder aus einer Kindergeschichte. My name is Luis. I am from Sweden, but I've lived in Portugal for almost 5 years now. And I'm the co-founder of Valispace. Ich bin Luise aus Schweden, Mitbegründerin von Valispace. Wir programmieren eine Software für Ingenieure, die komplexe Hardware entwickeln, für Satelliten, Raketen oder U-Boote. Marco Witzmann, he's actually from Germany. Einer meiner Mitgründer, Marco Witzmann, stammt aus Deutschland. Wir haben uns beim Start-up-Wochenende in Bremen kennengelernt. Heute bekommt man ganz andere Unterstützung als vor 20 Jahren. Man ist jetzt gleich in der richtigen Umgebung, wie hier in Lissabon, wo dir Inkubatoren und Start-up-Plattformen helfen, dein Unternehmen an den Start zu bringen. I think people here are a bit more relaxed and they value a lot other things than work also, for example, going to the beach and going surfing. Mein Name ist Daniel Klusmann. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren in Portugal, wo ich mein Startup habe, FreddyMed, das ist eine MedTech Company. Ich habe in London und Oxford studiert und war dann viele Jahre Banker, Portfolio Manager in London. MedTech, meine Frau ist Radiologin. Von daher lebe ich schon seit Jahren mit der Medizin. Die Idee ist, um es mal kurz zusammenzufassen, wir machen für Healthcare, was Gmail für E-Mail macht. Also wir stellen eine kostengünstige oder kostenlose Software zur Verfügung, mit der man Arztpraxen oder kleinere Kliniken managen kann. Der Grund, weshalb wir England oder London verlassen haben, war halt Brexit. Wir haben uns erst entschieden, hier mit der Familie nach Portugal zu ziehen. Und dann gibt man Startup und Lisboa in Google ein. Und was rauskommt, ist halt Startup Lisboa. Vom ersten Tag an hatten wir gleich ein Office in Downtown Lisbon und ein sehr großes Netzwerk zur Verfügung. Es scheint, als ob das Zeitalter der großen Euphorie angebrochen wäre. Die Gründer klingen euphorisch, die Politiker, die Investoren. Eine Euphorie, die das Leben so großartig und die Zukunft so vielversprechend erscheinen lässt. Es ist, als würde man auf Ecstasy in einer glücksstrahlenden Menge tanzen und gleichzeitig Geld verdienen. Klar, wie könnte man der Orientierungslosigkeit, den Zweifeln, dem Zerfall fester Strukturen, dem Leid der Postmoderne auch einfacher entgegentreten? Einfacher als mit einer Euphorie erzeugenden Weltformel von der Digitalisierung. Aber ist diese Euphorie nicht vielleicht, ach, ein Begriff aus der alten Welt? Eine neue Machtstrategie des Kapitals? Was gerade passiert, das sind einfach immer Orte, die entstehen, die haben nichts mit der Stadt zu tun. Die Stadt hat eine Farbe, die Stadt hat ein Gesicht. Das muss in unserem Umbau, wie auch immer, respektiert werden und gewürdigt werden. Und sowas wie, wie es am Prenzlberg passiert, das ist für mich einfach eine Vernichtung von was da war. Die Leute sind weg, die Häuser sind weg oder sehen anders aus. Die komplette Kultur ist weg so. Und das Ganze ist wirklich durch staatliche Incentivierungsmaßnahmen passiert. So. Architekt Julian Breinersdorfer ist zurück in Berlin und besichtigt seine neue Baustelle im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. Der künftige Coworking-Space in einer Hinterhoffabrik wurde von einem Fonds aus der Steueroase Guernsey finanziert. In Kreuzberg rüstet nun ausgerechnet die Politik, die zuvor Investoren stolz willkommen geheißen hat, zur Gegenwehr. Das Bezirksamt hat Florian Schmidt, einen Soziologen, der früher Protestgruppen geleitet hat, zum Baustadtrat gemacht. Der sieht die Digitalisierung der Stadt nicht so euphorisch. Diese Haltung, dass Investitionen per se gut sind, dass das der private Markt ist, der die schafft. Und es ist ja auch eine Melange von Elite, sage ich mal. Also auf der einen Seite die Politik und dann die Wirtschaft. Und die kungeln auch irgendwie zusammen aus, wo was hinkommt. Und steuern dann so die großen Investitionen. Und die Stadt, seitdem es die Renaissance der Stadt gibt, ist eben ein Hafen für Investitionen geworden. Und diese Sache, diese Tendenz, die seit 20 Jahren eigentlich erst sich einläutet weltweit, die wird kombiniert mit dieser digitalen Revolution. Und dass die sich ja sowohl im Finanzmarkt abspielt, dass alles zusammengeschaltet wird, global. Dazu nehmen die großen amerikanischen Plattformkonzerne Google, Amazon, Airbnb die Städte in den Griff. Mit bislang wenig diskutierten Folgen. Dank Google Maps werden Wohnstraßen jetzt entgegen der Planung der Bauämter zu viel befahrenen Pendlerabkürzungen. Die eigene Wohnung kann man jetzt spontan mit einem Klick für das Fünffache der eigenen Miete an portugiesische Marketingpraktikanten untervermieten. Partytouristen kundschaften per Google Flights den billigsten Flug aus und lassen sich von Siri zu den hipsten Clubs führen. Buchen per App Elektroroller, mit denen sie durch die Mauergedenkstätte sausen und stehen in verkehrsgefährdend langer Schlange vor Curry 99 an, einer Wurstbude, die dank Instagram zum Pflichtprogramm für Berlin-Besucher wurde. Und es hat aber dann ja auch dieses Thema, dass jeder individuell, unabhängig von wie viel Geld er hat, meint, auf einmal liegt ihm die Welt zu Füßen, digital. Ja. Und da ist eben auch diese Konsumentenhaltung drin, dass wir alle individuell konsumieren und unser Geld investieren können, wo wir wollen. Und das hat so eine blinde Schwarmlogik. Städte müssen vor allem eins tun. Sie dürfen diese durch Google, Airbnb und Instagram geförderte Schwarmlogik nicht auch noch unterstützen, meint Justus Eutermark, der Amsterdamer Medialisierungsexperte. Bei unseren Untersuchungen ist uns aufgefallen, dass das Stadtmarketing die gleichen Orte bewirbt wie die Instagram-User. Da könnte man doch einfach aufs Marketing verzichten. Es stellen sich ein paar wichtige Fragen. Wie viel Tourismus kann eine Stadt eigentlich verkraften, der angeheizt wird durch Billigfluglinien, die in vielen Ländern sogar gefördert werden? Sollen wir wirklich ein System ausbauen, das diese Art von Mobilität unterstützt? So, you need to ask yourself the question, should we continue setting up the system in such a way? Ich meine, wir sollten einsehen, dass das untragbar ist. Für die Umwelt und für das soziale Gefüge. Environmentally speaking, in terms of what it does to the social fabric. Baurat Schmidt ist auf einem Kongress der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung als Redner aufgetreten. Es ging um Immobilienspekulationen und Mietwucher. und um die Frage, ob Spekulanten nicht enteignet werden könnten. Das, was Florian Schmidt sagt, klingt fast ein bisschen nach Marx. Dabei arbeitet er im öffentlichen Dienst. Die Ursache ist, dass auf die Stadt eine Welle von Kapital schwappt und es die Gesetze gibt, dass dieses Kapital dort sozusagen wuchern kann und Gewinne rausholen kann auf Kosten der Menschen. Erstens ein monotone, profitmaximierende Gewerbe- und Kleinhandelsstrukturen. Zweitens die Mieten der Menschen. Ja. Also da können wir nicht damit gegensteuern, dass wir die Digitalisierung irgendwie adaptieren, sondern wir müssen die fundamentalen Gesetze der Immobilienbranche verändern. Wir brauchen eine Immobilienwende. Und da hilft meiner Meinung nach die Digitalisierung an Stellen, die wir vielleicht noch gar nicht so gesehen haben. Also wir können den Widerstand eben mit der Digitalisierung heute auch anders organisieren. Stadtbewohner sollten sich bewusst machen, dass sie dem digitalen Wandel nicht hilflos ausgeliefert sind und sie soziale Medien auch für etwas anderes nutzen könnten, um zu kämpfen für ihre Stadt. Die Leute sind ganz anders vernetzt. Es ist möglich, eben schnell zu reagieren. Und wir haben das noch gar nicht ausgeschöpft, meiner Meinung nach, dass es so eine Gegenöffentlichkeit gibt, die noch viel attraktiver und professioneller ist, die noch viel mehr in den Mainstream reingeht und die auch Sachen fordert, die teilweise erstmal noch nicht möglich sind qua Gesetzeslage. Wir sind eine antikapitalistische Demonstration und wir wollen heute zeigen, dass wir keinen Bock haben auf hohe Mieten, auf Verdrängung, auf Rassismus. Vor kurzem bin ich in einen Flashmob geraten, der durch Kreuzberg zog. Zudem hatte eine Bürgerinitiative per Facebook aufgerufen. Ob es in ein paar Jahren auch in Lissabon solche Proteste geben wird? Denn irgendwann werden die Programmierer in Lissabon zu teuer werden. Die Mieten zu hoch, die Altstadt ein Museum ihrer eigenen Geschichte, die Straßen verstopft, die letzten Gewerbeimmobilien verkauft, der Charakter der Stadt verwischt, verschwunden. Dann wird sie weiterziehen, die Karawane. Wohin? Darüber wird momentan spekuliert. Ein heißer Tipp lautet Belgrad. Das sei noch so wunderbar rau und ostig. Fast so wie das alte Berlin. Silicon Cities, der Umbau der Städte durch die Digitalindustrie. Ein Feature von Merle Hilbk. Es sprachen Svenja Wasser, Nami Alai, Matthias Kiel, Carlos Lobo und David Formweg. Technische Realisation Steffen Jahn und Dirk Hülsenbusch. Regieassistenz Fabio Neis. Regie Jörg Schlüter. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.